Wir sind die Zeiten, wir ändern sie und werden zugleich von ihnen geprägt während der unaufhörlichen Metamorphosen, dem Werden und Vergehen in der Welt als Geschichte. Auch der Wissenschaftler ist ein Zeitgenosse und Ideen setzen sich immer erst durch, wenn sie den Bedürfnissen ihrer Zeitgenossen entsprechen. Dass die Natur eine Geschichte hat, war lange vor Charles Darwin bekannt. Schon sein Großvater Erasmus umriss die Prinzipien der Evolution, also Anpassung, Vererbung, Erhaltungskampf und Selbstschutz. Davon sind zwei genuin englisch, alles Schockierende und Auffällige zu meiden und im natürlichen Egoismus die Voraussetzung jeder gesellschaftlichen und politischen Ordnung zu vermuten. Solche Vorstellungen überzeugten aber selbst Briten erst in dem Augenblick vollständig, als sie sich für den Freihandel und die freie Wirtschaft entschieden hatten. Der Markt und der von ihm entfesselte Wettbewerb wurden zu der alles bewegenden und belebenden Kraft. Wer den Markt und die zu ihm gehörende Konkurrenz missachtete, verstieß gegen die Prinzipien des Lebens, die das Dasein des Erfolgreichen im dauernden Kampf ums Dabeisein erleichtern. Da der Engländer einfach, unkompliziert, vernünftig und natürlich ist, lag für Engländer der Schluss nahe, dass es in der Natur nicht nur sehr vernünftig zugehe, sondern auch sehr englisch. Darwin konnte ab 1859 unter seinen Landsleuten einen ungemeinen Erfolg haben, weil er ihnen als vollkommener Marktwirtschaftler versicherte, dass die Natur in ihrer Werdelust sich nicht vom Manchester-Kapitalismus unterscheide. Das war eine frohe Botschaft, denn im gleichen Jahr verhieß Graf Arthur de Gobineau den Arien und damit auch den Engländern in seinem Essay über die Ungleichheit der Rassen ihren Untergang als einen ganz natürlichen Vorgang. Karl Marx polemisierte in seiner im gleichen Jahr erschienenen Kritik der politischen Ökonomie gerade gegen die Unvernunft und die Unnatur eines unkontrollierten Ökonomismus. Charles Darwin konnte seine Landsleute hingegen beruhigen. Die Natur hält sich an die Regeln des Wettbewerbs. Sie ist so britisch, wie England natürlich ist. In ihrer dauernden Werdelust setzt sich der durch, der das günstigste Angebot macht, der sich immer korrekt verhält und als angepasster Konformist nie mit gewagten ästhetischen, politischen oder wissenschaftlichen Abstraktionen die öffentliche Ordnung, das Juste Milieu, durcheinander bringt. Eben deshalb ist die Natur wie der Markt progressiv. Sie macht Fortschritte, sie entfesselt Innovationen, die den großen Marktplatz Natur dynamisieren und vor Ermüdungsanfällen bewahren. Alles Neue gefällt auf dem Markt, aber wie in der englischen Geschichte gibt es auch in der Natur, die angeblich keine Sprünge macht, nur Übergänge, ein Werden aus dem Gewordenen, ein organisches Wachstum. Die Natur verhält sich nicht nur liberal und fortschrittlich, sondern zugleich auch konservativ. Sie ist systemerhaltend und schützt vor Torheiten. Übrigens gilt das alles nur für den Erhalt bevorzugter Arten im Struggle for Life, wie Darwins Titel verheißt, eben der Tüchtigen, die nie rasten, um nie zu rosten. Lebensuntüchtige Menschen, Arten oder Rassen interessierten Briten nicht. Unternehmer, Bankiers, verwegene Spekulanten entdeckten sofort den Charme Darwins. Sie erhoben den Kapitalismus, den Wettbewerb und das Gewinnstreben zu einem Naturphänomen, zu dem es, wie zur Natur, keine Alternative gäbe. Denn nur diese Dreifaltigkeit ermögliche die Freiheit. Sie bewahre vor dem Sozialismus, der als Ideologie lebensfeindlich sei, weil er die Selbstheilungskräfte des Marktes als ideologisches Vorurteil missverstehe und damit fürchterliche Krisen heraufbeschwöre. So argumentierten noch vor wenigen Monaten die Neoliberalen. Die große Krise, in der wir uns befinden, ist ein Zusammenbruch angloamerikanischer Fiktionen und ein Durchbruch zur Vernunft, den Markt wieder einer von sichtbaren und zupackenden Händen entworfenen Ordnung einzufügen, wie es der Mensch schon längst mit der Evolution getan hat. Er gestaltet sie nach seinen Vorstellungen und Wünschen.